Abschnitt 7 aus Die Blinde, Band 2, von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 7. Kapitel. Er zeigt sich den Verhältnissen gewachsen. Bei diesem überraschenden, so plötzlich in wenigen Worten enthüllten Bekenntnis verlor selbst der entschlossene Nugent alle Selbstbeherrschung. Er stieß einen Schrei aus, den Lucilla hörte. Sie wandte sich in dem Glauben, dass Oscar den Schrei ausgestoßen habe, sofort nach uns um. »Ah, da bist du«, rief sie aus. »Oscar, Oscar, was hast du nur heute?« Oscar war unfähig zu antworten. Er konnte nur seinem Bruder einen flehenden Blick zuwerfen, als Lucilla sich uns näherte. Der stumme Vorwurf, mit welchem Nugents Blick sein Bekenntnis beantwortete, hatte den letzten Rest seiner Widerstandskraft gebrochen. Er weinte still wie ein Weib an Nugents Brust. Einer musste das allgemeine Schweigen brechen. Ich entschloss mich dazu. »Es ist nichts, liebes Kind«, sagte ich, indem ich zu Lucilla trat. »Wir gingen eben am Hause vorüber und Oscar kam herausgelaufen, um uns hineinzuholen.« Meine Begütigungen machten sie nur noch unruhiger. »Uns?« wiederholte sie. »Wer ist denn bei Ihnen?« »Nugent.« Auf der Stelle zeigte sich die Wirkung des unglücklichen Missverständnisses, zu welchem Oscar sie verleitet hatte. Sie wurde totenbleich bei dem für sie entsetzlichen Gedanken, dass sich der Mann mit dem blauen Gesicht in ihrer unmittelbaren Nähe befinde. »Bringen Sie mich so nahe an ihn heran, dass ich mit ihm reden kann, aber ohne ihn berühren zu müssen«, flüsterte sie mir zu. »Ich habe gehört, wie er aussieht. Oh, wenn Sie ihn sehen, wie ich ihn in dem mich umgebenden Dunkel sehe. Aber ich muss um Oscars Willen mit seinem Bruder reden.« Sie ergriff meinen Arm und zog mich dicht an sich heran. Was hätte ich sagen, was hätte ich tun sollen? Ich wusste mir weder in dem einen noch in dem anderen zu raten. Ich richtete meine Blicke von Lucilla auf die beiden Brüder. Da stand der schwache Oscar, überwältigt von der demütigenden Lage, in welche er sich selbst dem Weibe gegenüber, das er heiraten sollte, und dem Bruder gegenüber, den er liebte, gebracht hatte. Und neben ihm stand der starke Nugent, seiner selbst vollkommen Herr, seinen Bruder mit dem Arm umschlingend, mit erhobenem Haupt und mit erhobener Hand, die mir ein Zeichen gab, zu schweigen. Er hatte recht. Ich brauchte nur Lucillas Gesicht anzusehen, um mich zu überzeugen, dass die delikate und verhängnisvolle Enthüllung der Wahrheit nicht auf der Stelle und im Augenblick geschehen könne. »Sie sind heute ungewöhnlich nervös, Lucilla«, sagte ich. »Lassen Sie uns nach Hause gehen.« »Nein«, antwortete sie, »ich muss mich daran gewöhnen, mit ihm zu reden. Ich will gleich heute damit den Anfang machen. Bringen Sie mich zu ihm, aber lassen Sie ihn mich nicht berühren.« Nugent machte sich, als er uns auf sich zukommen sah, aus der Umarmung Oscars los, dessen Unfähigkeit, uns aus unserer Verlegenheit zu helfen, zu offenbar war, als dass man sich einen Augenblick darüber hätte täuschen können. Er deutete auf die niedrige Gartenmauer und bedeutete, seinen Bruder sich, ehe Lucilla wieder mit ihm reden könne, dahin zu begeben. Wie recht er daran tat, sollte sich bald genug zeigen. Kaum hatte Oscar uns verlassen, als Lucilla nach ihm fragte. Nugent antwortete, Oscar sei wieder ins Haus gegangen, um seinen Hut zu holen. Der Klang von Nugents Stimme half ihr, die Entfernung, in der sie sich von ihm befand, ohne meinen Beistand zu berechnen. Noch immer meinen Arm festhaltend, stand sie still und redete ihn an. »Nugent«, sagte sie, »ich habe Oscar veranlasst, mir mitzuteilen, was er mir längst hätte mitteilen sollen.« Er hat, fuhr sie fort, indem sie bei jedem Satz nach Selbstbeherrschung rang und schwer atmete, eine törichte Antipathie bei mir entdeckt. Ich weiß nicht, wie er sie herausgefunden hat. Ich hatte versucht, sie vor ihm zu verbergen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wogegen diese Antipathie gerichtet ist. Nach diesen Worten machte sie eine längere Pause, zog mich fester an sich und kämpfte einen immer schwereren Kampf gegen die unwiderstehliche Antipathie, die wie ein Fluch auf ihr lastete. In Nugents Wesen aber äußerte sich, während er ihr zuhörte, der Zwang, dem er in ihrer Gegenwart immer unterlag, in noch frappanterer Weise als zuvor. Die Augen auf den Boden heften, schien es ihm zu widerstreben, sie auch nur anzusehen. »Ich glaube, ich verstehe«, fuhr sie fort, »warum Oskar mir nicht gerne sagen wollte.« Hier hielt sie wieder inne, offenbar, weil sie nicht wusste, wie sie sich ausdrücken sollte, ohne Gefahr zu laufen, ihn zu verletzen. »Mir nicht gern sagen wollte«, nahm sie wieder auf, »was sie an sich haben, was sie von anderen Leuten unterscheidet. Er fürchtete, meine alberne Schwäche möchte mich ein Vorurteil gegen sie fassen lassen. Ich komme aber, um Ihnen zu sagen, dass ich diese Schwäche nicht über mich Herr werden lassen will. Ich habe mich ihrer nie mehr geschämt als jetzt. Auch ich bin ja unglücklich und sollte Sympathie für sie fühlen, anstatt...« Ihre Stimme war bei den letzten Worten immer schwächer geworden. Sie lehnte sich mit schwerem Kopfe an mich. Ich sah auf den ersten Blick, dass sie, wenn ich sie noch einen Augenblick fortfahren ließe, ohnmächtig werden würde. »Sagen Sie Ihrem Bruder, dass wir nach dem Pfarrhause zurückgegangen sind«, sagte ich zu Nugent. Jetzt zum ersten Mal blickte er zu Lucilla auf. »Sie haben recht«, antwortete er, »bringen Sie sie nach Hause.« Er wiederholte das Zeichen, mit dem er mich schon einmal bedeutet hatte, zu schweigen und ging zu Oskar nach der Gartenmauer an der Vorderseite des Hauses. »Ist er fort?«, fragte sie. »Ja.« Dicke Schweißtropfen standen ihr auf der Stirn. Ich fuhr ihr mit meinem Schnupftuch über das Gesicht und ließ ihr Gesicht vom Winde bestreichen. »Geht es Ihnen jetzt besser?« »Ja.« »Können Sie nach Hause gehen?« »Sehr gut.« Ich legte ihren Arm in den meinigen. Nachdem wir einige Schritte getan hatten, stand sie plötzlich still, wie es schien, in einer nervösen Angst vor einem ihren Weg hemmenden Gegenstande. Sie schwang ihren kleinen Spazierstock langsam vor und rückwärts in der Luft, wie jemand, der einen dichten Wald passiert und die niedrigen Zweige und Äste, die ihn am Vorschreiten hindern, beiseite schiebt. »Was machen Sie da?«, fragte ich. »Ich reinige die Luft«, antwortete sie, »die Luft ist voll von ihm. Ich bin in einem Wald voll schwebender Gestalten mit blauen Gesichtern. Geben Sie mir Ihren Arm, dass wir rasch hindurchkommen.« »Lucilla, seien Sie mir nicht böse, ich komme schon wieder zu mir. Kein Mensch weiß besser als ich, welche Torheit, welche Verrücktheit es ist. Ich habe einen festen Willen und ich bin entschlossen, es koste, was es wolle, mich dieses Mal von meiner Schwäche freizumachen. Ich kann und will Oskars Bruder nicht merken lassen, dass er ein Gegenstand des Entsetzens für mich ist.« Sie stand abermals still und gab mir einen Versöhnungskuss. »Schelten Sie meine Blindheit, liebe Freundin, aber schelten Sie mich nicht. Wenn ich nur sehen könnte, oh, wie kann ich mich Ihnen verständlich machen, die Sie nicht im Dunkel der Nacht Ihr Leben verbringen müssen?« Schweigend und nachdenklich ging sie einige Schritte weiter und sagte dann wieder, »Wollen Sie nicht über mich lachen, wenn ich Ihnen etwas sage? Brauche ich Sie, das zu versichern? Stellen Sie sich vor, Sie lägen nachts im Bette. Nun, ich habe mir von Leuten erzählen lassen, dass Sie bisweilen mitten in der Nacht, ohne dass irgendein Geräusch Sie gestört hätte, aufgewacht sind und dass Sie ohne irgendeinen Grund sich eingebildet haben, es sei jemand in Ihrem dunklen Zimmer. Ist Ihnen je Ähnliches begegnet?« »Gewiss, liebes Kind, es begegnet vielen Menschen, sich einmal so etwas einzubilden, wenn ihre Nerven ein wenig aufgeregt sind. Nun gut, das bilde ich mir in meiner nervösen Aufregung ein. Und was haben Sie getan, als Ihnen das begegnete?« Ich zündete ein Licht an, überzeugte mich, dass meine Vorstellung falsch sei. »Nun denken Sie sich, Sie wären in einer endlosen Nacht, ohne sie erhellen zu können, allein mit Ihrer Fantasie im Dunkeln. Das ist meine Lage, in einer so hilflosen Lage, aber würden Sie sich nicht leicht von der Verkehrtheit Ihrer Vorstellung überzeugen können, nicht wahr? Sie würden vielleicht sehr mit Unrecht, aber doch entsetzlich unter dieser Vorstellung leiden. Vielleicht«, schloss sie, indem sie ihren kleinen Spazierstock mit einem traurigen Lächeln in die Höhe hielt, »vielleicht wären Sie dann eine ebenso große Törin wie die kleine Lucilla und würden die Luft um sich her mit einem solchen Spazierstock zu reinigen suchen.« Der Zauber ihrer Stimme und ihres Wesens erhöhte noch den Eindruck der rührenden Einfachheit, der tiefen Wahrheit dieser Worte. Sie ließ mich besser erkennen, wie ich es zuvor erkannt hatte, was es heiße, zugleich des Segens einer lebhaften Einbildungskraft teilhaftig und mit dem Fluch der Blindheit beladen zu sein. Einen Augenblick lang war ich in tiefe Bewunderung und Liebe für sie versunken, vergaß ich die schreckliche Lage, in der wir uns alle befanden. Unbewusst erinnerte sie mich wieder daran, als sie meinen Arm ergriff, mit mir weiterging und zu mir sagte: »Vielleicht war es Unrecht von mir, Oskar die Wahrheit abzunötigen. Vielleicht hätte ich mich mit seinem Bruder ausgesöhnt, wenn ich nie erfahren hätte, wie derselbe aussieht. Und doch habe ich von Anfang an gefühlt, dass er etwas Sonderbares an sich habe, ohne dass man mir gesagt und ohne dass ich gewusst hätte, was es sei. Diese Antipathie muss also ihren Grund in meiner Disposition gehabt haben.« Diese Worte schienen mir beruhigend für den Gemütszustand, der Lucilla zu ihrem beklagenswerten Irrtum verleitet hatte. Ich tat ihr vorsichtig einige Fragen, um die Richtigkeit meiner Ansicht zu erproben. »Sie sprachen eben davon, dass Sie Oskar die Wahrheit abgenötigt hätten«, sagte ich. »Was hatte Sie argwöhnen lassen, dass er Ihnen die Wahrheit verberge?« »Er war so eigentümlich verlegen und verwirrt«, antwortete sie. »Jeder andere an meiner Stelle würde auch Verdacht geschöpft haben, dass Oskar mir die Wahrheit vorenthalte.« Die Antwort war bündig. »Und wie haben Sie die Wahrheit herausgefunden?«, fragte ich weiter. »Ich erriet sie durch etwas«, erwiderte sie, »was er in Bezug auf seinen Bruder sagte. Erinnern Sie sich, dass ich eine grillenhafte Abneigung gegen Nugent Dubourg fasste, noch ehe er nach Dimchurch kam? Allerdings. Und erinnern Sie sich ferner, dass ich in meinem Vorurteil gegen ihn noch bestärkt wurde, als ich ihm am ersten Tage mit der Hand über das Gesicht fuhr, um dasselbe mit Oskars Gesicht zu vergleichen? Ich erinnere mich dessen sehr gut. Nun, während Oskar hin und her redete und sich widersprach, sagte er etwas ganz Nebensächliches, was mich auf den Gedanken brachte, dass die Person mit dem blauschwarzen Gesicht sein Bruder sein müsse. Das war die von mir bisher vergeblich gesuchte Erklärung meiner beharrlichen Abneigung gegen Nugent. Sein schrecklich dunkles Gesicht muss bei seiner ersten Berührung auf mich eine ähnliche Wirkung geübt haben wie die, welche ihr schrecklich dunkelviolettes Kleid auf mich gehabt hatte. Ich begriff nur zu deutlich. Oskar verdankte es lediglich der Missdeutung, die seine Worte von Seiten Lucillas erfahren hatten, dass sein Geheimnis gewahrt blieb. Und Lucillas Missdeutung offenbarte sich jetzt als das natürliche Ergebnis ihres ängstlichen Verlangens, sich ihr Vorurteil gegen Eugene Dubourg zu erklären. Obgleich das Unheil einmal angestiftet war, machte ich doch zur Beruhigung meines eigenen Gewissens noch einen Versuch, Lucillas Glaube an die Richtigkeit ihres falschen Schlusses zu erschüttern. »Nur eines verstehe ich noch nicht recht«, sagte ich. »Ich begreife Oskars Verlegenheit Ihnen gegenüber nicht. Nach Ihrer Auffassung hatte er ja nichts zu fürchten und konnte nicht vermuten, dass Sie das, was er Ihnen sagte, so aufnehmen würden. Wozu brauchte er verlegen zu sein?« Ein sarkastisches Lächeln umspielte ihre Lippen. »Wo haben Sie Ihr Gedächtnis, liebe Freundin?« rief sie. »Sie vergessen, dass Oskar, als er mit mir von seinem Bruder sprach, sich in einem argen Dilemma befand. Auf der einen Seite mahnte ihn meine Abneigung gegen dunkle Farben und dunkle Menschen zu schweigen. Auf der anderen Seite trieb ihn mein ihm bekannter Widerwille dagegen, dass man sich meine Blindheit zunutze machte, um Dinge vor mir geheim zu halten, dazu, mir die Wahrheit zu sagen. Ist das, wenn man die Schüchternheit des armen Jungen hinzunimmt, nicht Grund genug, seine Verlegenheit zu erklären? Überdies, fügte sie ernsthafter hinzu, hatte er es vielleicht an meinem Benehmen gemerkt, dass er mir Verdruss und Kummer bereitet hatte. »Wie das?« fragte ich. »Erinnern Sie sich nicht, dass er einmal im Garten zugestand, er habe sich das Gesicht blau angemalt, um Blaubart vorzustellen und die Kinder damit zu amüsieren? Das war nicht delikat, nicht zartfühlend von ihm. Es sah ihm gar nicht ähnlich, eine solche Unempfindlichkeit gegen die schreckliche Entstellung seines Bruders zur Schau zu tragen. Er hätte daran denken und nicht darüber Scherz treiben sollen. Nun, wir wollen nicht weiter davon reden. Wir wollen hineingehen und etwas musizieren, vielleicht, dass wir dann die Sache vergessen. Selbst Oskars plumpe Entschuldigung bei jenem Auftritt im Garten hatte, anstatt sie in ihrem Argwohn zu bestärken, nur dazu gedient, das bei ihr festgewurzelte Vorurteil noch fester zu begründen. In jenem kritischen Augenblick war es für mich unmöglich, mehr zu sagen, ehe ich mich mit den Zwillingsbrüdern beraten hatte, was zunächst zu geschehen habe. Der Gedanke an die Zukunft beunruhigte mich lebhaft. Wie, fragte ich mich, würde sie es aufnehmen? Was würden die Folgen für Oskar sein, wenn sie erführe, was sie doch erfahren musste, wie schrecklich sie betrogen sei? Ich gestehe offen, dass ich vor der Beantwortung dieser Frage zurückschreckte. Als wir an den Punkt gelangten, wo das Tal eine Biegung macht, sah ich mich noch einmal nach Browndown um. Die Zwillingsbrüder standen noch an derselben Stelle, an der wir sie verlassen hatten. Obgleich ihre Gesichter nicht mehr zu erkennen waren, konnte ich doch ihre Gestalten noch deutlich unterscheiden. Oskar saß lauernd auf der Gartenmauer, Nugent stand aufrecht neben ihm, die eine Hand auf seine Schulter gelegt. Selbst in dieser Entfernung sprachen sich die Charaktere beider Männer in ihrer Haltung aus. Als wir in die Wendung des Tales einbogen, welche uns ihren Anblick abschnitt, fühlte ich, so leicht ist es, ein Weib zu trösten, dass die gebietende Stellung Nugents einen ermutigenden Eindruck auf mein Gemüt gemacht hatte. »Er wird schon einen Ausweg finden«, sagte er zu mir. »Nugent wird uns hindurchhelfen.« Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 19. Dezember 2023.